Am 12. April 1954, wenige Minuten vor 10 Uhr, betritt der Physiker Julius Robert Oppenheimer das Zimmer 2022 im Gebäude T3 der Atomenergiekommission in Washington. Er wird 3 Wochen lang hierher kommen, morgens um 10 und nachmittags um 3, um einem Sicherheitsausschuss Fragen nach seinen Ansichten, seinen Verbindungen, seinen Handlungen zu beantworten, die verdächtigt werden, illoyal gewesen zu sein. Gordon Gray, ehemals Unterstaatssekretär im Kriegsministerium, Besitzer etlicher Radiostationen, eröffnet die Verhandlung. Dieser Ausschuss ist von der Atomenergiekommission der Vereinigten Staaten eingesetzt worden, um zu untersuchen, ob Dr. G. Robert Oppenheimer, Professor der Physik in Princeton, fernerhin die Sicherheitsgarantie erteilt werden kann, die er seit 11 Jahren erst als Direktor von Los Alamos und heute als Regierungsberater in Atomfragen innehat. Der Ausschuss besteht aus den Mitgliedern Thomas A. Morgan, Ward W. Evans und mir, Gordon Gray, als Vorsitzendem. Die Anwälte der Atomenergiekommission sind Roger Rupp und C.A. Rolander. Dr. Oppenheimer ist als Zeuge in eigener Sache anwesend. Die Anwälte von Dr. Oppenheimer sind Mr. Lloyd K. Garrison und Herbert S. Marx. Diese Untersuchung ist kein Gerichtsverfahren und soll der Öffentlichkeit gegenüber vollständig vertraulich behandelt werden. Herr Vorsitzender. Mr. Marx. Gestern Abend hat Senator McCarthy in einem Fernsehinterview eine Erklärung abgegeben. Ich habe sie mitschreiben lassen und möchte Ihnen gerne einen Ausschnitt vorlesen. Senator McCarthy sagte: Wenn in unserer Regierung keine Kommunisten sitzen, warum verzögern wir dann die Wasserstoffbombe um 18 Monate, während unsere Abwehrdienste Tag für Tag melden, dass die Russen die H-Bombe fieberhaft vorantreiben? Jetzt ist sie da. Wenn ich heute Abend Amerika sage, dass unsere Nation sehr wohl untergehen kann, dann wird sie wegen dieser Verzögerung von 18 Monaten untergehen. Und ich frage euch, wer ist daran schuld? Waren es loyale Amerikaner? Oder waren es Verräter, die unsere Regierung absichtlich falsch beraten haben, die sich als Atomhelden der Nation feiern ließen und deren Verbrechen endlich untersucht gehören? Herr Vorsitzender, die Information der Öffentlichkeit scheint mir auf eine sehr spezifische Weise bereits in vollem Gange. Haben Sie McCarthys Bemerkungen auf sich bezogen, Dr. Oppenheimer? Ich wurde von 5 oder 6 Leuten angerufen, die sehr beunruhigt waren. Einstein sagte, wenn ich noch einmal zu wählen hätte, dann würde ich Spengler oder Hausierer werden, um wenigstens ein bescheidenes Maß an Unabhängigkeit genießen zu können. Ich erwähnte das Interview, weil es mich zweifeln lässt, dass unsere Geschichte hier vertraulich zu halten ist, Herr Vorsitzender. Wir wollen es trotzdem versuchen. Dr. Oppenheimer, ich möchte Sie pflichtgemäß fragen, ob Sie mit der Zusammensetzung des Ausschusses einverstanden sind. Ja, mit einer allgemeinen Einschränkung. Mit welcher? Da sich der Ausschuss mit den schwierigen Pflichten des Physikers in unserer Zeit beschäftigen wird, hätte ich es begrüßt, wenn seine Mitglieder Wissenschaftler gewesen wären. Ich glaube nur, Professor Evans hat eine wissenschaftliche Laufbahn. Aber ich verstehe nichts von Kernphysik. Ich bin Chemiker, glücklicherweise. Sie wissen vermutlich, dass wir uns das Geschäft hier nicht selber ausgesucht haben. Wir wurden ernannt. Ich hätte es mir nicht selber ausgesucht. Ich auch nicht. Vielleicht kann man den Beruf der Mitglieder ins Protokoll aufnehmen. Bitte. Ward W. Evans? Professor der Chemie in Chicago. Thomas A. Morgan? Generaldirektor der Sperry Gyroscope Company. Gut. Ich, Gordon Gray, bin Zeitungsverleger. Die Einkommensverhältnisse werden nicht gewünscht. Die werden Sie uns nicht geben wollen, Mr. Morgan. Dr. Oppenheimer, ich möchte Sie fragen, ob Sie Ihre Aussagen unter Eid zu machen wünschen. Ja. Sie sind nicht dazu verpflichtet. Ich weiß. Julius Robert Oppenheimer, wollen Sie schwören, dass Sie vor diesem Ausschuss die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu weinen, Gott helfe? Ich schwöre es. Das Verhör kann beginnen. Dr. Oppenheimer, ich darf Sie in den Zeugenstand bitten. Mr. Rupp wird Sie verhören. Sie sind der Vater der Atombombe genannt worden, Doktor. Ja, in den Illustrierten. Sie würden sich selber nicht so bezeichnen. Nein, es ist kein sehr hübsches Kind. Und es hat ziemlich an die 100 Väter, wenn wir die Grundlagenforschung berücksichtigen. Und in einigen Ländern. Aber das Baby kann doch in Los Alamos zum Vorschein, in den Laboratorien, die Sie gegründet haben und deren Direktor Sie von 1943 bis 1945 waren. Sie haben es in einer begeisternd kurzen Zeit hergestellt, getestet und schließlich über Japan abgeworfen, nicht wahr? Nein. Nicht? Der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima, das war eine politische Entscheidung. Und ich hatte keine politischen Entscheidungen zu treffen. Aber Sie unterstützten den Abwurf der Atombombe auf Japan, oder nicht? Was meinen Sie mit unterstützten? Sie halfen die Ziele aussuchen, nicht wahr? Ich tat meine Arbeit. Wir bekamen eine Liste mit den möglichen Zielen. Welche? Hiroshima, Kokura, Niigata, Kyoto. Und wir wurden als Fachleute gefragt, welche Ziele sich für den Abwurf der Atombombe nach unseren Testerfahrungen am besten eignen würden. Wer ist wir, Doktor? Ein Rat von Atomphysikern, den der Kriegsminister dazu eingesetzt hatte. Und wer gehörte dazu? Fermi, Lawrence, Asa H. Compton und ich. Und Sie suchten die Ziele aus? Nein, wir gaben die wissenschaftlichen Daten über die Eignung der Ziele. Ich war sehr erleichtert, als der Kriegsminister die berühmte Tempelstadt Kyoto, die das größte und empfindlichste Ziel war, auf unsere Empfehlungen hin von der Liste strich. Aber dem Abwurf der Atombombe auf Hiroshima widersetzten Sie sich nicht? Wir gaben Argumente, die dagegen sprachen. Ich frage Sie, Doktor, ob Sie sich widersetzten. Ich gab Argumente, die dagegen sprachen. Gegen den Abwurf der Atombombe? Aber ich verfocht sie nicht nachdrücklich. Sie meinen, nachdem Sie 3 oder 4 Jahre Tag und Nacht daran gearbeitet hatten, die Atombombe zu machen, argumentierten Sie, das Ding nicht zu gebrauchen? Als ich vom Kriegsminister gefragt wurde, gab ich ihm die Argumente, die dafür und die dagegen sprachen. Ich äußerte Befürchtungen. Mhm. Wie viele Menschen wurden durch den Abwurf getötet? 70.000. Hatten Sie deshalb moralische Skrupel? Schreckliche. Sie hatten schreckliche moralische Skrupel. Ich kenne niemanden, der nach dem Abwurf der Bombe nicht schreckliche moralische Skrupel gehabt hätte. Ist das nicht ein bisschen schizophren, Doktor? Das Ding zu machen, die Ziele auszusuchen, die Zündhöhe zu bestimmen und dann über die Folgen in moralische Skrupel zu fallen? Es ist die Art von Schizophrenie, in der wir Physiker seit einigen Jahren leben. Können Sie das erläutern? Man machte von den Entdeckungen der neueren Naturwissenschaften einen ziemlich fürchterlichen Gebrauch. Die Kernenergie ist nicht die Atombombe. Ach, Sie meinen, man kann sie industriell auswerten und so? Sie kann Überfluss herstellen, erstmals. Ein Problem billiger Energie. Zu unserem Unglück denkt man an einigermaßen gegenteilige Verwendungen. Wer ist Mann, Doktor? Die Regierungen. Wir haben die Bombe gebaut, um zu verhindern, dass sie verwendet wird. Ursprünglich jedenfalls. So. Um zu verhindern, dass sie von Hitler verwendet wird. Wir nahmen damals an, und unsere Geheimdienste nahmen das auch an, dass Hitlers Wissenschaftler an einer Atombombe arbeiteten und dass sie uns gegenüber einen Vorsprung hätten. Es stellte sich am Ende heraus, dass das ein Irrtum war, dass es ein deutsches Atombombenprojekt nicht gab. Wir haben sie dann doch verwendet. Der Abwurf war doch sehr erfolgreich. Er war technisch erfolgreich, ja. Ach so, technisch. Ich möchte die Widersprüche erläutern, aus denen unsere Loyalitätskonflikte kommen. Fein, das ist unser Gegenstand. Ihre Loyalitätskonflikte. Ich spreche von den Loyalitätskonflikten der Physiker allgemein. Ja, und ich würde gerne von Ihnen reden. Ich denke, es wird bezweifelt, ob Ihnen die Sicherheitsgarantie weiter erteilt werden kann, nicht den anderen. Sicherlich, das Bundeskriminalamt FBI bezweifelt das seit 11 Jahren. Nicht FBI, Doktor, sondern die Atomenergiekommission. Aber doch auf der Grundlage des Materials der FBI, oder? Ich verhöre Sie, Doktor, nicht Sie mich, glaube ich. Das wird niemand verwechseln, Mr. Hopp. Es ist jedenfalls nicht die Entscheidung von FBI, sondern die des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Ihnen den Zugang zu allen Geheimsachen zu sperren, bis Ihre Loyalität erwiesen ist. Das ist neu für mich. Gut. Glauben Sie, dass dem Präsidenten eine solche Entscheidung leicht gefallen ist? Bei einem Wissenschaftler Ihres Ranges, Ihres Ansehens, Ihrer Verdienste? Nein, aber es ist schwer, sich einer bestimmten Meinungstendenz zu entziehen. Können Sie uns das erläutern, Doktor? Seit unsere Befürchtungen eingetreten sind, dass es ein Wasserstoffbombenmonopol nur für eine kurze Zeit geben werde und dass sich die beiden Weltmächte dann gegenüber sitzen werden wie Skorpione in einer Flasche, seitdem gibt es Leute, die Amerika einreden wollen, dass das die Schuld von Verrätern ist. Ich glaube, das ist der Hintergrund dieses Verfahrens und der 1000 anderen Loyalitätsverfahren, die mich sehr beunruhigen. Haben Sie denn die Anschuldigungen der Atomenergiekommission überrascht? Überrascht und deprimiert. Was hat Sie deprimiert, Doktor? Dass das Ende einer 12-jährigen wissenschaftlichen Arbeit im Dienste der Vereinigten Staaten diese Anschuldigung ist. Sie behandelt in 23 Punkten meine Verbindung zu Kommunisten oder kommunistenfreundlichen Leuten, die mehr als 12 Jahre zurückliegen und die in einem Dutzend von Sicherheitsprüfungen untersucht und als nicht sicherheitsgefährdend klassifiziert worden sind. Ich möchte einen Antrag stellen. Bitte, Mr. Gerson. Ich beantrage, dass diejenigen Beschuldigungen, die in früheren Sicherheitsverfahren, denen sich Dr. Oppenheimer unterwarf, geklärt werden konnten, nicht Gegenstand dieses Verfahrens sein sollten. Einspruch? Würden Sie Ihren Einspruch begründen, Mr. Robb? Wenn die Atomenergiekommission gewisse Beschuldigungen neuerlich erhebt, dann hält sie die offensichtlich nicht für so befriedigend geklärt, wie das Mr. Garrison tut. Sie wünscht sie neuerlich untersucht, unter anderem, weil sie sich auf Material stützt, das früheren Untersuchungen nicht verfügbar war. Ein abgeschlossenes Verfahren ist ein abgeschlossenes Verfahren, sogar in Strafprozessen. Ja, unsere Untersuchung ist aber kein Strafprozess, Mr. Garrison. Mr. Robb, darf ich fragen, welches neue Material Sie beispielsweise zum Punkt 3 des Briefes beizubringen wünschen? Welcher Punkt, Mr. Marx? Punkt 3, wo es heißt, dass Dr. Oppenheimer im Jahr 1938 Ehrenmitglied im Vorstand des Konsumvereins der Westküste war und dass die Konsumvereinigung Amerikas von dem Kommunisten Arthur Kallet geleitet wurde. Dr. Oppenheimer hat Kallet nicht gekannt, aber er bestreitet nicht, dass er vor 25 Jahren Mitglied des Konsumvereins war. Welches neue Material gibt es da? Es gibt ziemlich neues Material über eine geschlossene kommunistische Zusammenkunft im Hause von Dr. Oppenheimer im Jahre 1941. Ich frage nach Punkt 3. Und einen ziemlich neuen Zeugen, der beschworen hat, was Dr. Oppenheimer bestreitet. Heißt der Zeuge Paul Crouch? Herr Vorsitzender, ich möchte Mr. Marx fragen, wieso er vermutet, dass es sich beim Zeugen um Paul Crouch handeln könnte. Mr. Rolander, Paul Crouch ist in der letzten Zeit ziemlich ausschweifend als Zeuge aufgetreten. Kein Loyalitätsverfahren ohne Paul Crouch sozusagen. Ich glaube, es ist sein Beruf. Entschuldigung, es war etwas verwirrend für mich. Ich bin ziemlich ungeübt. Wer ist Paul Crouch? Paul Crouch ist ein ehemaliger kommunistischer Funktionär, der sich von den Kommunisten abgewandt hat. Und er kennt Dr. Oppenheimer? Er kennt Dr. Oppenheimer, Malenko und Winston Churchill. Aber ich glaube, die drei kennen ihn nicht. Das hätte mich gewundert. Nach diesem Tag wurde Dr. Oppenheimer eine Woche lang über seine persönlichen Verbindungen zu Kommunisten, zu kommunistenfreundlichen Personen und Organisationen befragt, über Ereignisse, die 10 bis 20 Jahre zurücklagen. Die Tatsachen waren bekannt. Sie hatten die Sicherheitsbehörden im Jahre 1943 nicht gehindert, Dr. Oppenheimer zum Direktor der Atomwaffenlaboratorien in Los Alamos zu bestellen und im Jahre 1946 zum Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Rates. Im Jahre 1954, als der Kalte Krieg sich auf einem seiner Höhepunkte befindet, erscheinen alte Tatsachen in einem neuen Licht. Guilty through association. Schuldig durch Verbindungen. Ein Ausschnitt aus dem Verhör des zweiten Tages. Waren Sie jemals Mitglied der Kommunistischen Partei, Doktor? Nein. Ihre Frau? In ihrer ersten Ehe ja, einige Jahre. Bis 1936 oder so. Mit wem war sie verheiratet? Joe Dellett. War das ein Kommunist? Er fiel im Spanischen Bürgerkrieg. Ich habe ihn nicht gekannt. Ja. War Ihr Bruder Frank Oppenheimer Mitglied der Kommunistischen Partei? Ja. Bis 1941. Und dessen Frau Jackie? Ja. Gab es eine Zeit, Doktor, da Sie selber gewissen kommunistischen Ideen recht nahe standen? Sicher. Ich habe in meinem Antwortbrief beschrieben, wie diese Sympathien in den 30er Jahren, der Zeit der großen Depression, entstanden. Wie sie sich entwickelten, abschwächten und schließlich zu bestehen aufhörten. Lange bevor ich nach Los Alamos ging. Auf der Seite 5 Ihres Briefes an Admiral Strauß gebrauchten Sie den Ausdruck Fellow Traveler, Mitreisender. Was verstehen Sie darunter? Mr. Rolander, wenn jemand mit Teilen des kommunistischen Programms übereinstimmt und bereit ist, mit Kommunisten zusammenzuarbeiten, ohne der Partei anzugehören, dann würde ich ihn einen Mitreisenden nennen. Waren Sie im Sinne Ihrer Definition ein Mitreisender, Sir? Damals ja. Wann? Etwa von 1936 an. Nach 1939 bin ich viel weniger mitgereist. Und nach 1942 fast gar nicht mehr. Nach 1942 würden Sie sich nicht mehr als einen Mitreisenden bezeichnen? Nein. Wie erklären Sie, dass Ihre Sympathien gerade 1942 so stark zurückgingen? Sie waren schon während der Schauprozesse unter Stalin sehr zurückgegangen. Und sie waren während des Paktes zwischen den Nazis und den Russen nahezu erloschen. Mir wurde übel, als ich hörte, dass die Sowjets den begabten deutschen Physiker Hautermann mit 100 anderen verhafteten deutschen Kommunisten an die Gestapo ausgeliefert hatten. Und lebten Ihre Sympathien nicht wieder auf, als Russland unser Verbündeter wurde? Ich glaube, wir waren alle sehr erleichtert. War Ihre frühere Verlobte Dr. Jean Tadlock Mitglied der Kommunistischen Partei? Ja. Ich glaube weniger aus politischen als aus romantischen Motiven. Sie war ein ziemlich empfindsamer, an den Ungerechtigkeiten dieser Welt verzweifelnder Mensch. Wie lange war sie Mitglied? Ich bin nicht sicher. Es war ein Hin und Her von Ein- und Austritten bis zu ihrem Ende, glaube ich. Wie endete sie, Doktor? Sie tötete sich. Ich glaube, die Beamten von FBI haben ziemlich genau beschrieben, wie viele Tage vorher ich wie lange mit ihr in welchem Hotel war, ohne die Sicherheitsbehörden von dieser Zusammenkunft zu informieren. Das ist richtig, Doktor. Sie verbrachten die Nacht mit ihr. Was geht Sie das an? Was hat das mit meiner Loyalität zu tun? Hat es nichts mit Ihrer Loyalität zu tun, Doktor, wenn Sie als Verantwortlicher für das Atomwaffenprojekt die Nacht mit einer Kommunistin im Hotel verbringen, ohne die Sicherheitsbehörden davon zu unterrichten? Die Kommunistin war meine frühere Verlobte, die in einer großen seelischen Krise war und die mich zu sehen wünschte. Sie war wenige Tage später tot. Worüber sprachen Sie mit ihr? Das werde ich Ihnen nicht sagen. Einspruch. Herr Vorsitzender, ich erhebe Einspruch gegen diese Frage. Sie ist für die Untersuchung unerheblich und verletzt die private Sphäre von Dr. Oppenheimer. Dem Einspruch von Mr. Garrison wird stattgegeben. Ein Ausschnitt aus dem dritten Tag. Ist die Arbeit an einem geheimen Kriegsprojekt mit ehemaligen kommunistischen Sympathien vereinbar? Über die Verlässlichkeit von Berufszeugen. Dr. Oppenheimer, Sie haben uns gestern hier bestätigt, dass Ihre Beziehungen zu der kommunistischen Bewegung eine Zeit lang sehr intensiv waren. Eine kurze Zeit. Bis zum Ende des Spanischen Bürgerkrieges etwa, vor 15 Jahren. Ja, Sie besuchten damals Versammlungen, Gewerkschaftsmeetings, Sie hatten kommunistische Freunde und Bekannte. Sie gaben nicht unbeträchtliche Geldsummen, die durch kommunistische Kanäle gingen. Ich gab Geld für Leute, die in Spanien gegen Franco und die Nazis kämpften. Wie Sie wissen, waren Sie auf diese private Hilfe ziemlich angewiesen. Aber Sie gaben es dem kommunistischen Funktionär Isaac Volkov. Und Sie schreiben in Ihrem Antwortbrief zu Ihren damaligen Ansichten auf den Augenblick auf Seite 6, Zitat. In dieser Zeit stimmte ich mit der Idee der Kommunisten überein, dass eine Volksfront gegen die Ausbreitung des Faschismus in der Welt gebildet werden müsse. Was heißt das? Das heißt, dass mich die Verhältnisse in Deutschland und Spanien tief beunruhigten. Was beunruhigte Sie? Was mich beunruhigte, Mr. Robb? Dass die Welt mit den Händen in den Hosentaschen zusah. Ich hatte Verwandte in Deutschland, Juden, denen ich helfen konnte, in dieses Land zu kommen. Und die erzählten mir, was damals dort geschah. Okay, Doktor. Aber wussten Sie damals nicht, dass es die Taktik der Kommunisten war, mit dieser sogenannten Volksfront ihre eigene Herrschaft überall zu errichten? Es ist möglich, dass Sie das wollten. Ich sah keine solche Gefahr. Ich sah, was sich von Deutschland, Italien und Japan über die Welt ausbreitete und dass niemand etwas tat. So kam es zu meinen Sympathien, zu den Aufrufen und den Geldspenden. Auf diesen Aufrufen standen die besten Namen Amerikas. Es war eine andere Zeit. Eine Zeit großer Illusionen. Auf was ich hinaus will, Doktor. Wenn Sie in dieser Zeit mit den Kommunisten so sehr übereinstimmten, warum sind Sie da nicht Mitglied geworden? Weil ich nicht gerne die Gedanken anderer Leute denke. Es widerspricht meiner Vorstellung von Unabhängigkeit. Und Sie haben auch nie daran gedacht? Nein. Ist Ihnen das von Ihren Freunden niemals nahegelegt worden? Nein. Wie erklären Sie sich das? Sie werden mich gekannt haben. Halten Sie es für möglich, dass um den 23. Juli 1941 herum in Ihrem Hause eine geschlossene kommunistische Versammlung abgehalten wurde, auf der ein kommunistischer Funktionär die neue Linie der Partei darlegte? Nein. Hatten Sie im Juli 1941 ein Haus Kenilworth Court 10 in Berkeley, Kalifornien gemietet, Sir? Ja. Kennen Sie einen Mann namens Schneidermann? Ja. Ist das ein kommunistischer Funktionär? Ja. Woher kennen Sie ihn? Ich glaube, ich habe ihn bei Hawken Chevalier kennengelernt. Bei einer Zusammenkunft über Literaturfragen. Verkehrte Chevalier damals in Ihrem Hause? Ja. Verkehrte Ihr Schüler Josef Weinberg damals in Ihrem Hause? Ja. Es wurde von zwei Zeugen berichtet, Doktor, und die Zeugen sind bereit, das zu beschwören. Dass Sie und Ihre Frau am 23. Juli oder kurze Zeit danach in Berkeley, Kenilworth Court 10, an einer geschlossenen kommunistischen Versammlung teilgenommen haben. Das ist nicht wahr. Herr Vorsitzender, darf ich Mr. Rupp fragen, wer die beiden Zeugen sind, die eine derartige Versammlung in Dr. Oppenheimers Haus beschwören wollen? Die Zeugen sind Paul Crouch und dessen Frau. Ist es der gleiche Crouch, von dem schon die Rede war? Ja, Dr. Evans. Herr Vorsitzender, ich beantrage, dass die Zeugen hier erscheinen sollen, um ihre Aussage zu beschwören. Das ist nicht möglich, Mr. Max. Leider. Warum nicht? Wir wollten die Zeugen von uns aus gern hier haben, Herr Vorsitzender, aber FBI hat die Zeugen für unsere Zwecke nicht freigegeben. Das tut mir leid. Mr. Marx, warum wollten Sie die Zeugen hier haben? Ich hätte gerne nachgewiesen, dass die Zeugnisse vorsätzlich falsch sind und dass es Interessenten für derartige Zeugnisse gibt. Meinen Sie, dass FBI mit falschen Zeugnissen arbeitet, Sir? Das habe ich nicht gesagt. Ich kenne die Interessenten nicht, ich hätte die Zeugen gerne darüber befragt. So weiß ich bloß, Ihre Zeugnisse sind falsch. Ich nehme an, Sie werden uns das beweisen, Mr. Marx. Wann soll die Zusammenkunft in Berkeley gewesen sein? Bitte? Am 23. Juli 1941 oder kurz danach. Was heißt das? Nicht vor dem 23. Juli und nicht nach dem 30. Haben Sie Gelegenheit gehabt, sich das von den Zeugen bestätigen zu lassen, Mr. Rupp? Oh ja, kürzlich. Dann möchte ich dem Ausschuss hier mit diesen Fotokopien den Nachweis übergeben, dass Dr. Oppenheimer und seine Frau in der Zeit vom 20. Juli bis zum 10. August nicht in Berkeley, sondern in Neumexiko waren. Sie finden die Hotels, wo sie gewohnt haben, und Sie finden die Leute, mit denen Sie zu tun hatten. Am 5. Tag spitzt sich die Verhandlung auf die Frage zu, darf ein Mensch seiner Ansichten wegen verfolgt werden? Wo endet die Loyalität einem Bruder gegenüber, wo gegenüber dem Staat? Ich möchte heute ein bisschen von Ihren Kollegen sprechen, Doktor. Als Sie Los Alamos in Gang brachten, da gehörte es zu Ihren Aufgaben, die Wissenschaftler für das Objekt zusammenzubringen, nicht wahr? Ja. Ich schlug Leute vor, die ich für fähig hielt und denen ich vertraute. Die Entscheidung lag bei General Groves und Colonel Lansdale, dem Sicherheitschef. Kann nach Ihrer Meinung ein Kommunist bei uns an einem geheimen Kriegsprojekt arbeiten, Doktor? Damals oder heute? Heute. In der Regel nein. Und damals? Eine Ausnahme wird mir damals möglicher erschienen sein. Wieso? Damals war Russland unser Verbündeter. Ach, es ist also die Beziehung der kommunistischen Partei zu Russland, die die Arbeit eines Kommunisten an einem geheimen Kriegsprojekt bei uns unmöglich macht. Offensichtlich. Wann wurde das für Sie offensichtlich, Doktor? 1946, 47. Lassen Sie mich eine plumpe Frage stellen, Doktor. Wussten Sie im Jahre 43 nicht, dass die kommunistische Partei ein Spionageinstrument in unserem Land war? Nein. Und Sie vermuteten das auch nicht, Doktor? Nein. Sie war eine legale Partei. Die Russen waren unsere gepriesenen Verbündeten, die Hitler gerade bei Stalingrad geschlagen hatten. Also ich habe sie nie gepriesen. Mr. Rupp, ich glaube, es ist in Los Alamos niemand eingestellt worden, von dem man wusste, dass er Mitglied der kommunistischen Partei war. Und Sie haben auch niemanden vorgeschlagen? Nein. Warum nicht? Wegen Ihrer geteilten Loyalität. Es erschien mir unvereinbar, dass ein Mensch einerseits an den geheimen Kriegsprojekten einer Regierung arbeitet, die er andererseits nach dem Programm der kommunistischen Partei gewaltsam beseitigen will. Auf Los Alamos bezogen, welche Gefahren sahen Sie dort bei einer solchen Mitarbeit? Die der Indiskretion. Ist das ein anderes Wort für Spionage? Es ist weniger. Es schließt die Gefahr ein. Sie hielten also einen Kommunisten für ein zu großes Sicherheitsrisiko? Ein aktives Parteimitglied, ja. Ja. Und ehemalige Mitglieder? Wie verhielten Sie sich, wenn Sie einen fähigen Physiker vorzuschlagen hatten, der ehemals Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen war. Wenn ich das wusste und wenn ich ihn im Hinblick auf die geheime Kriegsarbeit für gefährlich hielt, dann machte ich meinen Vorschlag mit diesem Vorbehalt. Wie prüften Sie denn, ob ein ehemaliges Mitglied noch gefährlich war? Ich gab meinen Eindruck, es war sehr schwer, gute Leute zu kriegen. Wir arbeiteten unter äußerst harten, äußerst unangenehmen Bedingungen. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Sir. Bitte wiederholen Sie die Frage. Welchen Test stellten Sie damals an, um beruhigt zu sein, dass ein ehemaliges Mitglied nicht mehr gefährlich war? Welchen Test? Bei wem? Bei meiner Frau? Nehmen wir Ihren Bruder, der wie Sie Physiker ist. Beschreiben Sie uns den Test, den Sie angestellt haben, um ihm vertrauen zu können. Bei seinem Bruder stellt man keinen Test an. Ich wenigstens nicht. Ich kannte meinen Bruder. Okay. Woran erkannten Sie, dass Ihr Bruder nicht mehr gefährlich war? Ich hielt meinen Bruder nie für gefährlich. Die Gefahr, dass ein Mitglied der Kommunistischen Partei Spionage betreiben könnte, hieß für mich nie, dass jedes Mitglied tatsächlich Spionage betreiben würde. Ah, ich verstehe. Ihr Bruder war eine Ausnahme von der Regel, die Sie vorhin aufgestellt haben. Nein, nein, nein. Ich sage nicht, dass jeder Kommunist ein Sicherheitsrisiko sein muss. Dass es aber sinnvoll ist, diese Regel aufzustellen. Joliot-Curie in Frankreich ist ein Gegenbeispiel. Er ist Kommunist und er ist für das französische Atomwaffenprogramm verantwortlich. Die Atomspione Klaus Fuchs, Nan May und Pontecorvo sind andere Beispiele. Ja. Entschuldigung, kannten Sie Klaus Fuchs? Nicht gut, Dr. Evans. Er kam erst mit den Engländern nach Los Alamos. Er gehörte zur theoretischen Abteilung, die Hans Bethe leitete. Was war Fuchs für ein Mensch? Ein stiller, ziemlich introvertierter deutscher Pastorensohn. Ein großes mathematisches Talent. Ich habe seine Motive nie verstanden. Waren es normale Motive? Bekam er von den Russen Geld? Es scheint, er hatte ziemlich vermessene ethische Motive. Offenbar gibt es Verräter aus ethischen Motiven. Ethische Motive? Inwiefern? Er gab dem englischen Geheimdienst an, er hätte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren können, die Atombombe in den Händen von nur einer Macht zu wissen, von der er fürchtete, sie könne sie missbrauchen. Er spielte sich ein bisschen in die Rolle des lieben Gottes, des Weltgewissens. Sind Ihnen diese Gedanken irgendwie nachvollziehbar, Dr. Oppenheimer? Nein, nicht auf diese Weise. Sie wissen, dass ich nach dem Kriege als Regierungsberater einige Anstrengungen machte, zu einer Internationalisierung der Atomenergie zu kommen. Sie scheiterten. Aber ich denke, es bleibt weiterhin der einzige Weg, unsere Probleme zu lösen. Obwohl ich sehr gut sehe, dass er gegenwärtig nicht gangbar ist. Glauben Sie, dass die Russen ihre Atombombe wesentlich den Informationen von Fuchs oder May oder anderen verdanken? Wesentlich nicht. Sie erfuhren, dass wir daran arbeiteten. Soweit ich die Ermittlungen unserer Geheimdienste kenne, gingen die Russen bei ihrer Bombe andere Wege. Sie stellten Fuchs Fragen, die er gar nicht beantworten konnte. Bitte, Mr. Morgan. Wie erklären Sie denn, dass die Russen ihre Atombombe schon 1949 hatten? Nicht 10 oder 20 Jahre später, wie unsere Experten erwarteten. Ich habe eine solche Expertise nicht gegeben, Mr. Morgan. Wenn bestimmte naturwissenschaftliche Probleme lösbar geworden sind, dann werden sie nach unseren Erfahrungen bald überall dort gelöst, wo es die technischen Voraussetzungen dazu gibt. Sie waren also auch nicht überrascht, als die Russen im vorigen Jahr ihre Wasserstoffbombe zündeten? Nein, wir hatten das befürchtet. Darf ich in meinem Verhör fortfahren, Herr Vorsitzender? Bitte, Mr. Rupp. Dr. Oppenheimer, glauben Sie, dass es für die Sicherheitsbehörden eines Atomwaffenprojekts von Bedeutung ist, zu wissen, ob jemand ehemals ein Mitglied der Kommunistischen Partei war? Ja, es kann wichtig sein. Wann wurde Ihr Bruder Mitglied der Kommunistischen Partei? 1936 oder 37. Und wann ist er wieder ausgetreten? Ich glaube, im Herbst 1941. Teilten Sie den Sicherheitsbehörden mit, dass Ihr Bruder ein Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen ist? Nein. Warum nicht? Ich glaube, ich bin nicht verpflichtet, die Karriere meines Bruders zu zerstören, wenn ich volles Vertrauen zu ihm habe. Wissen Sie, dass Ihr Bruder damals und auch später offiziell bestritten hat, dass er jemals Mitglied war? Ich weiß, dass er das im Jahre 1947 bestritten hat. Warum hat er das nach Ihrer Meinung bestritten? Vermutlich wollte er weiter als Physiker arbeiten und nicht als Farmer, wie er das seit dieser Zeit tun muss. Billigen Sie sein Verhalten, Doktor? Ich billige es nicht. Ich verstehe es. Ich missbillige, dass ein Mensch wegen seiner gegenwärtigen oder vergangenen Ansichten vernichtet wird. Das missbillige ich. Wir sprechen von der Arbeit an geheimen Kriegsprojekten und von den möglicherweise unbequemen Maßnahmen, die wir treffen müssen, unsere Freiheit zu schützen, Doktor. Ich weiß. Es scheint, es gibt Leute, die bereit sind, die Freiheit zu schützen, bis nichts mehr von ihr übrig ist. Aus dem Verhör des 7. Tages. Was sind Physiker für Leute? Kann man einen Menschen auseinandernehmen wie einen Zündsatz? Viele Ihrer Schüler waren tatsächlich Kommunisten oder Mitreisende, nicht wahr? Einige, ja. Weinberg, Bohm, Lomanitz, Friedmann? Ja. Kannten Sie deren politische Ansichten? Ja. Und Sie haben diese jungen Leute dann nach Berkeley oder Los Alamos empfohlen? Ich habe sie als Wissenschaftler empfohlen, wenn ich danach gefragt wurde. Ja, weil sie gut waren. Es gab in Los Alamos keine einzige Indiskretion von Leuten, die ich empfohlen hatte. In Berkeley waren einige Ihrer Schüler indiskret, nicht wahr? Ich hörte, dass Lomanitz und Weinberg indiskret gewesen seien. Ich war sofort einverstanden, dass sie entlassen wurden. Verkehrten Sie weiterhin mit Weinberg, als Sie 1947 erfuhren, dass er Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen ist? Ich habe ihn einige Jahre nicht gesehen. Aber Sie haben die Beziehungen zu ihm nicht abgebrochen, als Sie das erfahren haben? Nein, das entspricht nicht meiner Vorstellung von Gesittung. Viele Ihrer intimen Bekannten und Freunde waren ebenfalls Mitreisende, nicht wahr? Ja, ich hatte eine Anzahl von Freunden und einige habe ich noch, die mit dem Kommunismus sympathisierten. Ich finde das nicht unnatürlich. Es gab eine Zeit, da das sowjetische Experiment eine große Anziehungskraft auf alle diejenigen ausübte, die den Zustand unserer Welt nicht befriedigend fanden. Und ich denke, er ist wirklich nicht befriedigend. Heute können wir das sowjetische Experiment natürlich ohne Illusionen betrachten. Ich verfolge nur die Frage, ob nicht ein Physiker, der so und so viele Freunde und Bekannte hat, die Kommunisten oder Mitreisende waren, ein größeres Sicherheitsrisiko ist. Nein. Sie meinen, es ist gleichgültig, wie viel kommunistenfreundliche Bekannte... Ich meine, dass man einen Menschen nicht auseinandernehmen kann wie einen Zündsatz. Die und die Ansichten, die und die Sicherheit. So und so viele Bekannte, die Fellow Travelers sind, und so viel Sicherheit. Das sind mechanische Torheiten. Und wenn wir in Los Alamos so verfahren wären, so hätten wir die besten Leute nicht eingestellt. Wir hätten dann vielleicht das Atomwaffenlaboratorium mit den tadellosesten Ansichten der Welt gehabt. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert hätte. Die Wege der Leute mit erstklassigen Ideen verlaufen nicht so geradlinig, wie sich das die Sicherheitsbeamten träumen. Mit tadellosen, das heißt konformen Ansichten, macht man keine Atombombe. Ja-Sager sind bequem, aber uneffektiv. Ich wundere mich, dass es tatsächlich so viele rote und rosarote Physiker gegeben haben soll. Es ist vielleicht eine Generationsfrage. Lasen Sie früher kommunistische Bücher? Soziologie und sowas. Ja, obwohl ich beim Kapital von Marx nie über die ersten 50 Seiten kam. Ich habe noch niemanden gefunden, der es verstanden hätte. Außer Rockefeller vielleicht. Und meinem Zahnarzt, der immer, wenn er mir einen Nerv aufbohrt, sagt, Karl Marx lehrt das und das. Auf diese Weise ist Karl Marx für mich immer mit einem bestimmten nervlichen Schmerz verbunden. Es scheint vielen Leuten so zu gehen. Von allen bekannten Philosophen, deren Werk nicht gelesen wird, macht er uns den meisten Trabel. Nehmen Sie sich selber. Am 10. Verhandlungstag untersucht der Ausschuss das Verhalten von Professor Oppenheimer im Falle Eltenden Chevalier. Eine Woche lang beantwortet Robert Oppenheimer die Fragen der Anklage. Ermüdende Einzelheiten, Fasern einer widerwillig gegebenen Selbstbiografie, Stenogramm seiner Widersprüche, seiner Leistungen, seines Versagens. Das Beispiel aus dem 10. Verhandlungstag, der Fall Eltenden Chevalier. Was ist absolute Loyalität? Gibt es eine 100%ige Sicherheit? Was wäre ihr Preis? Hawken Chevalier, ein Freund Oppenheimers, erzählte diesem von einem gewissen Eltenden, der sich auf einer Party darüber ereiferte, dass den Russen nicht genügend militärische und wissenschaftliche Hilfe geleistet werde. Er, Eltenden, wisse Mittel und Wege, um Informationen an sowjetische Wissenschaftler geben zu können. Was für Wege und was für Mittel, Doktor? Chevalier nannte sie nicht. Wir sprachen nicht darüber. Ich glaube, ich sagte... Aber das ist Verrat. Ich bin nicht sicher. Ich sagte jedenfalls etwas derart. Und Chevalier sagte, dass er völlig mit mir übereinstimme. Ist das alles, was gesagt wurde? Wir sprachen dann über Drinks und über Malraux, glaube ich. Malraux? Wer ist das? Ein französischer Schriftsteller. Chevalier übersetzte seine Bücher. Ist dieser Malraux ein Kommunist? Früher. Er ist heute der Gehirnmann von de Gaulle. Haben Sie den Vorfall Chevalier Eltington damals Ihrer Sicherheitsbehörde berichtet, Sir? Nein. Warum nicht? Ich nahm das Gespräch nicht so ernst. Eine Partyunterhaltung. Wir waren damals in Sicherheitsdingen noch Kinder. Aber ein halbes Jahr später, Doktor, da nahmen Sie das gleiche Gespräch so ernst, dass Sie deshalb von Los Alamos nach Barclay fuhren, um die Sicherheitsbehörden darauf aufmerksam zu machen. Ja. Wieso eigentlich? Der Chef des Sicherheitsdienstes Lansdale war in Los Alamos gewesen und hatte mir gesagt, dass ihn die Sicherheitssituation in Barclay sehr beunruhige. Sagten Sie Lansdale, dass Sie Eltington für eine mögliche Gefahr hielten? Den ersten Hinweis gab ich Johnson, dem örtlichen Sicherheitsoffizier. Erzählten Sie Johnson die Geschichte, wie sie sich zugetragen hatte? Nein, ich sagte nicht viel mehr, als dass man Eltington misstrauen müsse. Er fragte, warum. Da fand ich eine spannende Räuberpistole. Ach, Sie belogen ihn? Ja. Ich dachte, die Sache wäre damit erledigt. War das nicht ein bisschen naiv, das anzunehmen? Es war dumm. Was machte Johnson? Er informierte Pesch, seinen Vorgesetzten. Ich hatte am nächsten Tag ein Gespräch mit Johnson und Pesch. Sagten Sie Pesch die Wahrheit? Nein. Sie belogen auch Colonel Pesch? Ich erzählte ihm dieselbe Geschichte von Eltington. Nur ausführlicher. Und erfand noch drei Mittelsmänner. Warum haben Sie eine Geschichte erfunden? Weil ich ein Idiot war. Ist das Ihre einzige Erklärung, Doktor? Ich wollte Chevalier nicht hineinziehen, weil er unschuldig war. Und ich wollte mich wahrscheinlich auch selber heraushalten. Versuchte Pesch nicht mit allen Mitteln den Namen von Chevalier und den drei Mitarbeitern aus Ihnen herauszuholen? Natürlich. Ich sagte schließlich, dass ich die Namen nennen würde, wenn mir General Groves den militärischen Befehl dazu gebe. Als Groves das tat, erzählte ich ihm, was ich wirklich zugetragen hatte und nannte Chevalier und mich selber. Akzeptierte er das? Ja. Auch Lansdale? Ja. Das ist alles. Ja, ich würde jetzt gerne Colonel Pesch als Zeugen hören. Colonel Pesch, bitte. Ich habe 2-3 Fragen an Dr. Oppenheimer. Bitte, Mr. Garrison. Dr. Oppenheimer, warum wollten Sie Chevalier schonen? Er hatte nichts getan. Als Freund hatte er mir etwas von einer Partyunterhaltung erzählt. Das war alles. Was passierte mit Chevalier, als Sie seinen Namen schließlich den Sicherheitsbehörden nannten? Nun, Chevalier war Dozent für romanische Sprachen. Er flog aus der Universität, ohne eine Erklärung dafür zu finden, und sitzt heute als Dolmetscher in Paris. Haben die Untersuchungen einen Anhaltspunkt für seine Schuld erbracht? Nein, nicht bei Chevalier und nicht bei Eltington. Dankeschön. Wir haben jetzt die Zeugen Colonel Pesch und Mr. Lansdale. Da Colonel Pesch der Zeuge von Mr. Rapp ist, wird er ihn zuerst verhören. Danach wird der Zeuge zur Verfügung der Verteidigung sein. Boris T. Pesch, wollen Sie schwören, dass Sie vor diesem Ausschuss die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Ich schwöre es. Das Verhör kann beginnen, Mr. Rapp. Ja, danke. Colonel Pesch, was ist Ihr Spezialgebiet? Spionageabwehr an Kriegsprojekten. Die Abwehr kommunistischer Agenten insbesondere. Sind Sie dafür besonders ausgebildet worden? Ich bekam die Ausbildungen, die FBI für seine ersten Leute vorsieht. Ein ziemlich hartes Training. Können Sie uns eine Ihrer besonderen Aufgaben nennen? Ich hatte mit anderen herauszubringen, ob die Deutschen eine Atombombe bauen. Das war Ende 1943. Und ich hatte die entsprechenden deutschen Eierköpfe zu kidnappen, ehe sie von den Russen gekidnappt wurden. Ich denke, wir machten das ganz gut. Wurden Sie speziell für den Umgang mit Wissenschaftlern ausgebildet? Ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine natürliche Begabung für den Umgang mit ihnen. Ja, wie lange machen Sie diese Arbeit schon? 14 Jahre. Ich weiß heute ungefähr, wie herum ein Kernphysiker denkt und wie ein Mathematiker und wie man sie kriegen kann. Darf ich fragen, Mr. Pesch, welchen Beruf Sie vorher hatten? Sportlehrer. Ich war ein ziemlich veranlagter Boxer und ein ganz guter Rugby-Trainer. Herr Colonel, welcher spezielle Auftrag brachte Sie 1943 mit Dr. Oppenheimer in Verbindung? Im Mai 1943 sollte ich einer möglichen Spionagesache in Berkeley nachgehen. Was hatte die Untersuchung mit Dr. Oppenheimer zu tun? Es schien uns merkwürdig, dass alle die Leute, die wir verdächtigten, in irgendeiner Beziehung zu Dr. Oppenheimer standen. Wem wir auf die Zehen traten, der wandte sich an Dr. Oppenheimer. Was folgerten Sie daraus? Wir veranlassten FBI im Juni 1943, gegen Dr. Oppenheimer eine Untersuchung wegen Spionageverdachts einzuleiten. Und Sie leiteten diese Untersuchung? Ja. Was fanden Sie heraus? Dass Dr. Oppenheimer wahrscheinlich ein Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen ist, dass er der kommunistischen Idee immer noch verbunden war, dass er Verbindungen mit Kommunisten unterhielt, die ihrerseits möglicherweise Kontakt zu den Russen hatten. Aha. Und was taten Sie daraufhin? Wir gaben an Pentagon, an Mr. Lansdale, das war mein Vorgesetzter, die Empfehlungen, Dr. Oppenheimer aus dem Projekt und jedem Regierungsdienst zu entfernen. Zu unserem Kummer wurden unsere Empfehlungen weder von Lansdale noch von Groves akzeptiert. Und das alles war viele Wochen vor Ihrem Gespräch mit Dr. Oppenheimer, nicht wahr? 2 Monate vorher. Hat es Sie da nicht überrascht, als Ihnen Dr. Oppenheimer im August seinerseits einen Spionageverdacht anzeigte? Nicht sehr. Es ist eine ziemlich häufig anzutreffende Reaktion bei Leuten, die erfahren haben, dass eine Untersuchung gegen sie im Gange ist. Sie meinen also, dass Dr. Oppenheimer den Vorfall meldete, um sich selber zu schützen? Eine Frage, Dr. Oppenheimer. War Niels Bohr bei Ihnen in Los Alamos? Niels Bohr? Kurze Zeit. In einer beratenden Funktion. Unter seinem richtigen Namen? Er hatte einen Decknamen wie wir alle. Nicholas Baker. Die scharfen Sicherheitsbestimmungen haben ihn sehr gewurmt. Er schimpfte, dass wir auf diese Weise die Wissenschaft zu einem Appendix der Militärs machten. Und wenn wir den Militärs den Atomknüppel einmal in die Hand geben, dann würden sie damit auch zuschlagen. Das quälte ihn. Colonel Pesch, würden Sie Dr. Oppenheimer nach Ihrer besten Kenntnis der Akten von FBI und Ihrer eigenen Erfahrung die Sicherheitsgarantie erteilen? Ich hätte sie damals nicht erteilt und ich würde sie heute nicht erteilen. Standen Sie mit Ihrer Ansicht allein da? Ich glaube, alle Sicherheitsleute unterhalb der Linie Lansdale und General Groves teilten damals diese meine Ansicht. Das waren meine Fragen. Colonel, vielen Dank. Mr. Marx, wollen Sie Colonel Pesch im Kreuzverhör haben? Ja. Ich will Ihnen eine psychologische Frage stellen, Mr. Pesch. Ist Dr. Oppenheimers Persönlichkeit leicht zu verstehen oder eher kompliziert? Äußerst kompliziert und äußerst widerspruchsvoll. Man muss ihn also gut kennen, um ein stichhaltiges Urteil zu kriegen. Ja. Wie gut kennen Sie Dr. Oppenheimer? Ich kenne ihn sehr gut, insofern ich meine Akten gut kenne. Wie oft haben Sie mit ihm gesprochen? Einmal. Lernt man einen Menschen besser aus seinen Akten oder aus persönlichen Gesprächen kennen? In unserer Arbeit würde ich den Akten den Vorzug geben. Sie sind die Summe aller Erfahrungen, die ein einzelner Mensch nicht machen kann. Wie lange wurden Dr. Oppenheimers Handlungen von den Sicherheitsbehörden, insbesondere von FBI, verfolgt? 13 oder 14 Jahre. Hat sich in dieser Zeit ein Nachweis ergeben, dass Dr. Oppenheimer indiskret gewesen wäre? Kein Nachweis. Hat Dr. Oppenheimer in Los Alamos gut oder schlecht gearbeitet? Ich höre, dass er hervorragend gearbeitet hat. Und er hat dabei ja auch eine hervorragende Karriere gemacht. Hat sich Chevalier als unschuldig erwiesen? Es konnte ihm eine Schuld nicht nachgewiesen werden. Was passierte mit ihm? Er wurde aus Berkeley hinausgeschmissen und natürlich überwacht. Wenn Dr. Oppenheimer diese Folge vorausgesehen hätte, wäre es dann nicht verständlich, dass er einige Wochen zögerte, seinen Namen zu nennen? Nein. Nicht, wenn es um die Sicherheit des Landes geht. Man muss von einem Wissenschaftler dieses Ranges eine uneingeschränkte Loyalität verlangen. Das ist nach meiner Meinung eine Charakter- und Herzenssache. Das waren meine Fragen. Weitere Fragen? Dr. Evans. Wozu ich einen Experten immer einmal hören wollte, es interessiert mich. Es ist etwas allgemein. Ist nach Ihrer Meinung an einem geheimen Kriegsprojekt eine hundertprozentige Sicherheit erreichbar, Mr. Pesch? Nein, es wäre eine 95-prozentige Sicherheit erreichbar, wenn die Wissenschaftler und Techniker sorgfältig genug ausgewählt wären und wenn sie darin ausgebildet würden, unsere Probleme zu verstehen. Wie meinen Sie das? Die Wissenschaftler müssen begreifen, dass sie heutzutage Fachleute in einem sehr großen Unternehmen sind, die ihre Teilarbeit zu machen haben, die sie anderen Fachleuten, Politikern und Militärs abliefern, die darüber befinden, was damit gemacht wird. Und wir sind die Fachleute, die aufpassen, dass uns niemand in den Topf guckt. Wenn wir unsere Freiheit erfolgreich verteidigen wollen, so müssen wir bereit sein, auf gewisse Freiheiten zu verzichten. Ich weiß nicht, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Es war mir interessant, die Ansicht eines Experten zu hören. Weitere Fragen? Niemand? Dann danke ich Ihnen, Mr. Pesch, dass Sie hier erschienen sind. Wir wollen jetzt Mr. Lansdale hereinbitten. Mr. Lansdale, bitte. Wollen Sie unter Eid aussagen, Mr. Lansdale? Wie Sie wollen. Die bisherigen Zeugen haben das getan. Dann wollen wir das einheitlich halten. John Lansdale, schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Das schwöre ich. Das Verhör kann beginnen. Mr. Garrison. Mr. Lansdale, arbeiten Sie gegenwärtig als Anwalt? Ja, in Ohio. Wo haben Sie studiert? Harvard. Sie waren für die Sicherheit des ganzen Atomwaffenprojekts verantwortlich? Während des Krieges. Hatten Sie, Dr. Oppenheimer, die Sicherheitsgarantie zu erteilen? Oder zu verweigern, ja. Eine schwierige Entscheidung. Ich musste gegen die Ansichten von FBI zu einem eigenen Urteil kommen. Wie machten Sie das? Ich ordnete an, dass er beobachtet und überwacht wurde. Wie ging das vor sich? Wir beschatteten ihn. Wir öffneten seine Post, wir hörten seine Telefongespräche ab, wir stellten ihm Fallen. Gut, wir wandten all die dreckigen Sachen an, die üblich sind. Und während der ganzen Zeit unterhielt ich mich so oft wie möglich mit ihm und seiner Frau. Ich glaube, er mochte mich ganz gut leiden. Er sprach jedenfalls sehr offen. Welchen Zweck hatten diese Gespräche? Ich wollte herausfinden, was für ein Mensch er ist, was er denkt, wie er denkt, um schließlich beurteilen zu können, ob er ein Kommunist sei, wie FBI vermutete, oder nicht. Zu welcher Meinung kamen Sie? Dass er kein Kommunist sei und dass man ihm die Sicherheitsgarantie erteilen solle, was immer in den Berichten stehe. Stuften Sie Dr. Oppenheimer als ein kalkuliertes Risiko ein? Nein, ich hielt ihn uneingeschränkt für loyal. Seine Arbeit hat mein Urteil bestätigt. Wenn Sie Dr. Oppenheimer die Sicherheitsgarantie heute erteilen sollten, würden Sie das tun? Nach unseren damaligen Kriterien unbedingt. Ich möchte es nicht unternehmen, die heutigen Maßstäbe zu untersuchen. Unsere waren Loyalität und Verschwiegenheit. Ich danke Ihnen, Mr. Lansdale. Wollen Sie Mr. Lansdale im Kreuzverhör, Mr. Rapp? Danke. Das übernimmt Mr. Rolander. Ich habe Sie so verstanden, Sir, dass Sie Ihre Meinung dazu, ob Sie Dr. Oppenheimer die Sicherheitsgarantie nach unseren heutigen Kriterien erteilen würden, nicht gegeben haben. Weil mir diese Kriterien fremd sind. Ich kenne sie aber, sie sind mir fremd. Ich will Ihre Zweckmäßigkeit nicht erörtern. Nach den Erfahrungen, die ich mit Dr. Oppenheimer habe, halte ich ihn für vollständig loyal und sehr verschwiegen. Seine Diskretion war gut. Sehr gut. Schließt Ihre Vorstellung von sehr guter Diskretion die Tatsache ein, dass man die Nacht mit einer Kommunistin verbringt? Mr. Rolander, wenn Sie sich jemals aus ganzer Seele in ein Mädchen verlieben sollten, das kommunistische Ansichten hat, und sie bittet Sie um eine Zusammenkunft, weil sie unglücklich ist, dann hoffe ich, Sie gehen zu ihr hin, um sie zu trösten. Und Sie lassen das Tonband zu Hause. Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Sir. Die Frage nach Jean Tedlock ist 17-mal beantwortet worden, Mr. Rolländer. Dr. Oppenheimer wurde von uns überwacht. Ich habe die Tonbänder gehört und vernichtet. Warum? Weil es für alle Dinge Grenzen gibt. Ich verstehe Sie nicht, Sir. Das tut mir sehr leid. Ich denke, wir sollten diesen Komplex als geklärt ansehen, Mr. Rolländer. Wie beurteilen Sie Dr. Oppenheimers Verhalten in Bezug auf Chevalier und die Lügen, die er Ihnen zu erzählen versuchte? Sein Verhalten war typisch. Typisch? Für wen? Für die Wissenschaftler. Dr. Oppenheimer hat hier bezeugt, dass er Colonel Pesch und Sie belogen hat. Ist das für Wissenschaftler typisch? Er war nicht der erste und nicht der letzte Wissenschaftler, der meine Untersuchungen erschwerte. Haben Sie das Gefühl, Dr. Oppenheimer hier verteidigen zu müssen, Mr. Lansdale? Ich versuche, so objektiv wie möglich zu sein. So, so. Ihre letzte Antwort ließ mich daran zweifeln. Mich ließen die Fragen dieses jungen Mannes daran zweifeln, dass hier die Wahrheit gefunden werden soll. Ich bin äußerst beunruhigt von der gegenwärtig umlaufenden Hysterie, die in diesen Fragen ihren Ausdruck findet. Wollen Sie damit sagen, dass dieses Verfahren ein Ausdruck von Hysterie ist? Ja oder nein? Ich lehne es ab, mit Ja oder Nein zu antworten. Ich bin der Ansicht, dass die gegenwärtig umlaufende Kommunistenhysterie für die Art unseres Zusammenlebens und unsere Form der Demokratie gefährlich ist. An die Stelle von gesetzlichen Kriterien treten Furcht und Demagogie. Mr. Lansdale, ist es zutreffend, dass Sie dieses Verhör als Hysterie... Was soll die Wiederkäuerei von altem, längst erledigtem Stoff aus den Jahren 1940 oder 43? Das verstehe ich unter Hysterie. Woher wissen Sie denn, dass der Ausschuss hier alten Stoff wiederkäut? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Danke, Sir. Weitere Fragen an den Zeugen? Ja. Mr. Morgan. Mr. Lansdale, als Sie zu der Ansicht kamen, dass Dr. Oppenheimer kein Kommunist sei, was verstanden Sie da unter einem Kommunisten? Einen Menschen, der sich Sowjetrussland tiefer verpflichtet fühlt als seinem eigenen Land. Sie werden bemerken, dass diese Definition nichts mit philosophischen und politischen Ideen zu tun hat. Welche Richtung hatten Dr. Oppenheimers politische Ideen? Sie waren extrem liberal. Noch Fragen an Mr. Lansdale? Bitte, Mr. Evans. Ich habe das schon Mr. Pesch gefragt. Ich war von seiner Antwort nicht befriedigt. Es liegt möglicherweise an meiner Frage. Gibt es für ein Kriegsprojekt eine hundertprozentige Sicherheit? Nein. Woran liegt das? Um eine hundertprozentige Sicherheit zu haben, müssten wir alle die Freiheiten aufheben, die wir zu verteidigen wünschen. Das ist kein gangbarer Weg. Welchen gangbaren Weg sehen Sie, einem Land ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben? Wir müssen dafür sorgen, dass wir die besten Ideen und die beste Art zu leben haben. Ich bin kein Fachmann, aber meinem Gefühl nach hätte ich das so ähnlich formuliert. Es ist nicht leicht. Nein. Das ist alles? Schönen Dank, Mr. Lansdale. Am nächsten Tag veröffentlichte New York Times den Brief der Atomenergiekommission und Oppenheimers Antwort auf die Punkte der Anklage. Die Briefe waren von Oppenheimers Anwälten freigegeben worden, um einer unterschwelligen Kampagne gegen Oppenheimer zu begegnen, in die sich sogar der Verteidigungsminister eingeschaltet hatte. Der Fall Robert Oppenheimer beherrschte fortan die ersten Seiten der Zeitungen und die öffentliche Diskussion. Die Schlagzeilen: Der Mann, der seine persönlichen Freundschaften über die Staatsloyalität gestellt hat. Der Mann, der aus Staatsloyalität seine Freunde verraten hat. Der Märtyrer, der aus moralischen Gründen gegen den Bau der Wasserstoffbombe gekämpft hat. Der Gedankenverräter, der Amerikas Atommonopol zerstört hat. Oppenheimer, eine amerikanische Affäre Dreyfus. Das Verhör tritt in seine entscheidende Phase. Ich möchte jetzt auf die thermonuklearen Probleme kommen, Doktor. Einverstanden. Ich zitiere aus dem Brief der Atomenergiekommission, Seite 6 unten. Darin heißt es, dass, Zitat, Dr. Oppenheimer sich im Herbst 1949 und in der darauf folgenden Zeit der Entwicklung der Wasserstoffbombe entschieden widersetzte, und zwar, erstens, aus moralischen Gründen. Zweitens, indem er behauptete, dass sie nicht herstellbar sei. Drittens, indem er behauptete, dass es keine ausreichenden technischen Anlagen und nicht genügend wissenschaftliches Personal für diese Entwicklung gäbe. Viertens, weil sie politisch nicht wünschenswert sei. Ist diese Feststellung wahr? Teilweise. Auf eine bestimmte Situation des Herbstes 1949 und auf ein bestimmtes technisches Programm bezogen. Entschuldigen Sie, welche Teile sind wahr und welche nicht, Doktor? Das steht in meinem Antwortbrief. Ich hätte das gerne etwas klarer. Wir wollen es versuchen. Ich habe hier noch einen Bericht des Wissenschaftlichen Rates, dessen Vorsitzender Sie waren. Er ist vom Oktober 1949.

unter Erhaltung eines lebenswerten Daseins. Oh ja. Und ich setze großes Vertrauen in die schließliche Macht der Vernunft. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich Dr. Oppenheimer für die Geduld danken. Wir haben jetzt die Zeugen, die uns Mr. Rapp und Mr. Gerson genannt haben. Da Dr. Teller seit einiger Zeit wartet, denke ich, wir sollten ihn holen und zuerst hören. Dr. Teller, bitte. Edward Teller sagte aus, dass er mit Fermi, Bethe und Oppenheimer die thermonuklearen Probleme schon 1942 besprach. Die Vorstellung, das Wunder der Sonnenenergie durch Verschmelzung leichter Kerne nachzuahmen, habe sie alle in einen Zustand der Begeisterung und des Glücks versetzt. Doch in den Laboratorien von Los Alamos tauchten die ersten Schwierigkeiten auf. Zum Beispiel reichten die Rechenautomaten nicht aus, man brauchte die Hitze einer normalen Atombombe, um eine Wasserstoffbombe in Gang zu bringen und so weiter. Oppenheimer habe alle Versuche unterstützt, bis zum Augenblick des Abwurfs der Atombombe auf Hiroshima. Nach diesem Schock stellte er sich gegen eine Weiterführung der Versuche und die meisten Physiker schlossen sich damals seiner Meinung an. Da Tellers Wunsch nach intensivem Fortsetzen des thermonuklearen Programms nicht erfüllt wurde, verließ er Los Alamos. Wann verließen Sie Los Alamos, Dr. Teller? Im Februar 1946. Es war sinnlos geworden. Ich nahm einen Lehrauftrag in Chicago an und kam nur noch gelegentlich als Berater nach Los Alamos. Wie schätzen Sie die Arbeit an der thermonuklearen Entwicklung in Los Alamos zwischen 1945 und 1949 ein? Sie war im eigentlichen Sinne zum Stillstand gekommen. Der Umschwung kam erst 1949, als die Russen ihre Atombombe gezündet hatten. Haben Sie da mit Oppenheimer gesprochen? Ja. Und ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wieso? Ich hatte damals mit der Kriegsarbeit so wenig zu tun, dass ich von der russischen Atombombe erst in der Zeitung las. Die Nachricht hatte mich aus dem Schlaf geschreckt. Ich fürchtete, dass uns die Russen in der Wasserstoffbombenentwicklung schon voraus sein könnten und ich kam zu dem Schluss, dass ich jetzt meine ganze Kraft einem effektiven Programm geben müsse, was immer der Preis sei. Ich rief Dr. Oppenheimer an und fragte, was jetzt um Gottes Willen werden solle, und er bat seinen Rat. Ich erinnere mich dieses Rates wörtlich. Er sagte, jetzt fallen Sie mir nur nicht aus dem Anzug. Was schlossen Sie aus diesem Rat? Dass ein Programm für die Super wahrscheinlich nur gegen ihn durchzusetzen wäre. Das war bei Oppenheimers großem Einfluss eine harte Sache. Dr. Teller, wurden von Dr. Oppenheimer gegen das Programm moralische und politische Argumente angeführt? Nein. Er gab nur die Argumente anderer an, ihr dafür und dawider. Hatte denn Dr. Oppenheimer einen großen Einfluss auf die übrigen Mitglieder des Wissenschaftsrates? Das glaube ich. Würden Sie sagen, dass die negative Entscheidung des Wissenschaftsrates wesentlich auf Dr. Oppenheimer zurückzuführen ist? Das geht nach meiner Ansicht zu weit. Und welche Wirkung hatte der Bericht auf die Physiker, die an der Superbombe arbeiteten? Eine Paradoxe. Wahrscheinlich aus Trotz arbeiteten sie erst recht daran. Es brachte sie auf, dass ihre Arbeit unmoralisch sein sollte, sobald sie gute Fortschritte machte. Wurde das Dringlichkeitsprogramm von Dr. Oppenheimer unterstützt, als es vom Präsidenten schließlich angeordnet war? Ich kann mich einer solchen Unterstützung nicht erinnern. Im Gegenteil. Ich danke Ihnen, Dr. Teller. Wollen Sie den Zeugen im Kreuzverhör haben, Mr. Gerson? Mr. Marx hat einige Fragen. Dr. Teller, sind Sie der Ansicht, dass sich Dr. Oppenheimer den Vereinigten Staaten gegenüber unloyal verhalten hat? Nein. Bis man mir das Gegenteil beweist, werde ich glauben, dass er den besten Interessen der Vereinigten Staaten dienen wollte. Sie halten ihn für vollständig loyal? Subjektiv, ja. Und objektiv? Er hat objektiv falsche Ratschläge gegeben, die dem Lande geschadet haben. Soll man die Loyalität eines verdienstvollen Mannes bezweifeln, weil er einen Rat erteilt hat, den man später für einen falschen Rat hält? Nein, aber man soll fragen, ob er fernerhin der richtige Ratgeber ist. Sie wissen aber, dass hier untersucht wird, ob sich Dr. Oppenheimer loyal verhalten hat.

dass ich Oppenheimer nicht genügend dafür begeistere. Aber Oppenheimer musste ein riesenhaftes Laboratorium dazu bringen, die Atombombe zu machen. Und Edward hatte Unrecht, sich zu beklagen. Wurde in Los Alamos an der thermonuklearen Entwicklung gearbeitet? Oppenheimer hatte angeordnet, dass sich eine ganze Gruppe meiner Abteilung damit beschäftigt. Unter ihnen Teller. Wie haben Sie mit Dr. Oppenheimer zusammengearbeitet? Glänzend. Er war der einzige Mann, der Los Alamos zum Erfolg führen konnte. Kennen Sie ihn gut? Seit 1929, von Göttingen her. Ich denke, wir sind gute Freunde. Dr. Teller hat hier gesagt, dass der Plan zu einem kraftvollen Superprogramm erst nach Hiroshima fallen gelassen wurde und dass die Gründe, die moralischen Skrupel der Wissenschaftler, insbesondere die Dr. Oppenheimers gewesen seien. Ist das richtig? Nein, es gab weder technische noch personelle Voraussetzungen. Es ist aber wahr, dass Hiroshima uns alle sehr verändert hatte. Welche Wirkung hatte Hiroshima auf die Physiker von Los Alamos? Wir hatten einige Jahre unter harten militärischen Bedingungen gearbeitet und niemand von uns hatte sich die Folgen wirklich überlegt. Hiroshima konfrontierte uns mit diesen Folgen und niemand konnte fernerhin an diesen Waffen arbeiten, ohne zu bedenken, dass sie auch verwendet würden. Welche Folgerungen haben Sie daraus gezogen? Ich verließ Los Alamos und lehrte Physik in Ithaca. Ich glaube, es ist gut bekannt, dass ich mich mit anderen Wissenschaftlern an den Präsidenten und an die Öffentlichkeit wandte. Und ich denke, es war richtig, das zu tun. Gingen Sie später nach Los Alamos zurück? Ja, als der Krieg in Korea ausgebrochen war. Ich arbeitete dort, bis wir die Suppe getestet hatten. Hatten Sie in dieser Zeit moralische Skrupel, an der Wasserstoffbombe zu arbeiten? Sehr starke. Und ich habe sie noch. Ich habe geholfen, sie zu machen. Und ich weiß nicht, ob es nicht ganz falsch war, das zu tun. Warum sind Sie dann zurückgegangen? Das Wettrüsten um die H-Bombe war im vollen Gange. Und ich kam zu der Überzeugung, dass wir diese schreckliche Waffe zuerst haben sollten, wenn sie überhaupt herstellbar wäre. Ich ging in der Hoffnung, dass es sich als nicht herstellbar erweisen möge. Ich sprach eine ganze Nacht lang mit meinen Freunden Weißkopf und Batschek, die beide hervorragende Physiker sind. Und wir wurden uns einig, dass die Welt nach einem Krieg mit Wasserstoffbomben, selbst wenn wir ihn gewinnen sollten, nicht mehr die Welt wäre, die wir erhalten wollten. Dass wir alle die Dinge verlieren würden, für die wir kämpften. Und dass eine solche Waffe niemals entwickelt werden sollte. Ist Ihnen bekannt geworden, dass Dr. Oppenheimer andere Physiker gegen die H-Bombe eingenommen hat? Nein. Glauben Sie, dass die H-Bombe durch Dr. Oppenheimers Haltung entscheidend, möglicherweise um Jahre verzögert worden ist? Nein. Vielen Dank, Dr. Bethe. Mr. Rolander? Wie lange hat Klaus Fuchs in Ihrer Abteilung gearbeitet, Dr. Bethe? Anderthalb Jahre. Hat er gut gearbeitet? Sehr gut. Haben Sie bemerkt, dass er sich in Sicherheitsdingen jemals unkorrekt verhalten hätte? Nein. Haben Sie ihn jemals für ein Sicherheitsrisiko gehalten? Nein. Aber es ist dennoch erwiesen, dass er den Russen geheime Informationen übermittelt hat, nicht wahr? Ja. Darf ich fragen, was Sie damit sagen wollen? Nein, Sir, da Sie der Zeuge sind und nicht ich. Als Dr. Teller zu Ihnen kam, um Ihnen die Leitung des Programms anzubieten, haben Sie da über die Höhe Ihrer monatlichen Bezüge gesprochen? Ja. Teller machte mir ein Angebot und ich verlangte mehr. Wie viel verlangten Sie? $5,000. Wurde das von Teller akzeptiert? Ja. Verlangt man für eine Stellung mehr Geld, wenn man unentschlossen ist, sie anzutreten? Ich ja. Gute Gedanken sind teuer. Ich esse gern. Danke, Dr. Bethe. Dr. Bethe, meinen Sie, dass es falsch war, die Wasserstoffbombe zu entwickeln? Das meine ich. Was hätten wir stattdessen tun sollen? Wir hätten ein Abkommen finden müssen, dass niemand dieses verfluchte Ding bauen darf und dass jeder Verstoß dagegen den Krieg auslöst. Glauben Sie, dass ein solches Abkommen damals die geringste Chance hatte? Es wäre vermutlich leichter zu kriegen gewesen als die Dinge, die wir jetzt machen müssen. Wovon sprechen Sie? Es scheint, dass den beiden Machtblöcken nicht viel Zeit bleibt zu entscheiden, ob sie Doppelselbstmord begehen wollen oder wie sie das Ding wieder aus der Welt schaffen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier erschienen sind, Dr. Bethe. Es war meine Pflicht. Verzeihung, da Mr. Griggs bereits wartet, würde ich um ein paar Minuten für ihn bitten. Könnten wir in diesem Fall auch noch Dr. Raby hören? Einverstanden. Dr. Griggs, bitte. Dr. Griggs, wollen Sie hier unter Eid aussagen? Ja. David Tressel Griggs. Schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Das schwöre ich. War es Ihr Wunsch, hier als Zeuge auszusagen? Ich bin von der Air Force hierher kommandiert. Dann möchte ich Ihnen sagen, dass Sie hier nur Ihre eigene Meinung geben dürfen. Selbstverständlich. Welche Stellung nehmen Sie gegenwärtig ein? Chefwissenschaftler der Air Force. Was ist Ihr Fach? Geophysik. Das Verhör kann beginnen. Mr. Griggs, ich möchte Sie fragen, ob Sie Dr. Oppenheimers Einstellung zur Wasserstoffbombe kennen. Ja, wir bekamen alle Gutachten und Berichte, die von ihm abgegeben wurden. Wie schätzen Sie seine Haltung ein? Durch lange Beobachtungen und Analysen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es unter einigen prominenten Wissenschaftlern eine lautlose Verschwörung gegen die Super gab, dass diese Gruppe die H-Bombe verhindern oder zu verzögern suchte und dass diese Gruppe von Dr. Oppenheimer dirigiert wurde. Ist das Ihre private Meinung oder wird diese Ansicht von anderen geteilt? Das ist meine eigene Meinung. Und es ist die Meinung von Mr. Findletter, dem Luftwaffenminister. Und von General Vandenberg, dem Stabschef der Air Force. Welche Tatsachen brachten Sie zu der Überzeugung, dass es sich um, wie Sie sagten, eine Verschwörung handle? Es gab 1951 eine strategische Konferenz, das sogenannte VISTA-Projekt. Die Auseinandersetzung ging darum, ob in der Zukunft das Hauptgewicht auf einer strategischen H-Bomberflotte liegen solle oder ob vorrangig die Luftverteidigung ausgebaut werden sollte. Die Warnsysteme, die Luftabwehrraketen etc. Ja. Die Air Force war entschieden für die H-Bomberflotte. Und Dr. Oppenheimer? Ich komme darauf. Entschuldigung. Eines Tages, als die Fronten noch nicht geklärt waren und ich die Befürworter der Luftverteidigung angegriffen hatte, ging Dr. Rabi an die Tafel und schrieb das Wort Zork dorthin. Zork? Was heißt Zork? Können Sie das buchstabieren? Z-O-R-C. Das sind die Anfangsbuchstaben der Namen von Zacharias, Oppenheimer, Rabi und Charlie Lauritzen. Diese Herren gehörten einer Gruppe an, die eine Weltabrüstung erstrebte. Warum schrieb Dr. Rabi dieses Wort an die Tafel? Nach meiner Überzeugung, um seinem Anhang klar zu sagen, wie in der Konferenz operiert werden sollte. Mr. Rob, darf ich dem Zeugen eine Zwischenfrage stellen? Sie werden Mr. Griggs im Kreuzverhör haben und dann können Sie ihm jede Frage stellen, Mr. Marx. Bitte, wie endete die Konferenz? Die Empfehlung der Konferenz ging in drei Hauptpunkten strikt gegen die Linie der Air Force. Und dieser Teil der Empfehlung war von Dr. Oppenheimer verfasst. Glauben Sie, dass zwischen Dr. Oppenheimers linken Verbindungen und seinem Verhalten in der H-Bombenfrage ein Zusammenhang besteht? Das ist meine Überzeugung. Halten Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko? Für ein sehr starkes. Danke, Mr. Griggs. Mr. Marx. Es ist der Wunsch von Dr. Oppenheimer, dass wir darauf verzichten, Mr. Griggs im Kreuzverhör zu haben. Die Mitglieder des Ausschusses werden das nicht als eine Zustimmung nehmen. Gibt es Fragen an Mr. Griggs? Bitte, Dr. Evans. Als Rabi diese vier Buchstaben an die Tafel schrieb, dieses Geheimzeichen, waren da viele anwesend? Ziemlich viele. Und die sahen das? Ja, sie reagierten darauf. Wie? Verschieden. Einige lachten. Mr. Griggs, wenn Sie einer Verschwörung angehören würden und Sie wollen Ihre Mitverschworenen verständigen, würden Sie es dann für klug halten, das an eine Wandtafel zu schreiben? Ich habe nicht gesagt, dass es klug war. Der Fakt ist, Rabi hat Zork an die Tafel geschrieben. Das haben Sie gesagt, ja. Weitere Fragen? Dann danke ich Ihnen für Ihr Erscheinen, Mr. Griggs. Jetzt noch Dr. Rabi. Er ist bereits da. Sie werden alle nach Hause wollen. Mein voller Name ist Isidor Isaac Rabi. Oppenheimer war mit seinen Vornamen vorsichtiger. Isidor Isaac Rabi, schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? So wahr mir Gott helfe. Ich schwöre jede Woche dreimal. Bitte, Mr. Marx. Dr. Rabi, was machen Sie gegenwärtig? Ich lehre Physik an der Columbia-Universität. Würden Sie uns Ihre wichtigsten Regierungsfunktionen nennen? Ja, wenn ich sie zusammenbringe. Vorsitzender des Wissenschaftsrats, Mitglied des Komitees, das den Präsidenten wissenschaftlich berät, dann in einem Haufen von Ausschüssen, Forschung, Entwicklung, Laboratorien, die verflucht viel Zeit kosten. 120 Arbeitstage im Jahr. Sie könnten mich fragen, wann lernen Sie eigentlich Physik? Ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Für Oppenheimer habe ich Zeit, denn ich könnte ganz gut an seiner Stelle sein. Ich war entschiedener als er gegen das Dringlichkeitsprogramm. Warum war Dr. Oppenheimer dagegen? Weil es technisch beschissen aussah. Und weil er fühlte, dass die H-Bombe unsere Position im Endeffekt nicht stärken, sondern schwächen würde. Wir sehen heute, dass das ein richtiges Gefühl war. Es ist hier gesagt worden, dass es eine Verschwörung gegen die H-Bombe gegeben habe. Dass diese Verschwörung von Dr. Oppenheimer dirigiert worden sei. Und dass Sie zu dieser verschworenen Gruppe gehört hätten. Ich nehme an, dass das der Herr gesagt hat, dem ich in der Tür begegnet bin. Ich könnte Ihnen von Mr. Griggs Geschichten erzählen. Wir müssen uns mit den Geschichten beschäftigen, die Mr. Griggs erzählt hat. Ja? Erinnern Sie sich der sogenannten Vista-Konferenz? Gut, gut. Worum ging es dabei? Ja, der Air Force die Dummheit auszureden, dass man die zukünftige Verteidigung des Landes mit strategischen H-Bomberflotten bewältigen könne. Wenn man diesen Supermännern gefolgt wäre, dann hätten wir wegen jeder Balkankrise den Dritten Weltkrieg mit Wasserstoffbomben auslösen müssen. Welche Ansicht vertrat Dr. Oppenheimer? Dass wir imstande sein müssten, jeder Bedrohung mit angemessenen Mitteln zu begegnen. Sowohl konventionell wie mit taktischen Atomwaffen, wie mit der Super schließlich, wenn wir angegriffen würden. Dazu brauchten wir längere Warnzeiten durch bessere Warnsysteme. Oppenheimer und ich waren auf einer Linie. Und Mr. Griggs vertrat die Linie der Air Force. Ich habe nie erlebt, dass Mr. Griggs etwas anderes vertreten hätte als die Ansicht der Leute, die ihn angestellt haben. Wissen Sie, was Zork heißt? Ja, das weiß ich seit diesem schweinischen Artikel in der Zeitschrift Fortune. Haben Sie damals auf der Vista-Konferenz Zork an die Tafel geschrieben? Nein, das war Zacharias. Er hatte großen Erfolg damit. Wer ist Zacharias? Ein Kernphysiker, der wissenschaftliche Berater der Marine. Wie meinen Sie das? Zacharias hatte großen Erfolg. Die Leute brüllten vor Lachen und Griggs sah ziemlich schlecht aus. Warum hat das Dr. Zacharias gemacht? Weil Griggs weniger argumentierte, als seine Gegner verdächtigte. Er spielte auf das dumme Zeug an, das in Fortune gestanden hatte. Da Zacharias nach ihm sprach, ging er an die Tafel und schrieb Zork an, was hieß, jetzt spricht einer von diesen verräterischen Russenknechten. Hatte die Bezeichnung Zork in Fortune gestanden? Sie war eine Erfindung von Fortune. Dr. Harvey, wie lange kennen Sie Dr. Oppenheimer? Seit 1928. Ich habe während des Krieges eng mit ihm zusammengearbeitet und ich habe das bis vor kurzem getan. Kennen Sie den Bericht, den FBI der Atomenergiekommission über Dr. Oppenheimer zuleitete? Ja. Würden Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko halten? Nein. Ich halte ihn für den loyalsten Menschen, den ich kenne. Mich eingeschlossen. Danke, Dr. Harvey. Mr. Rapp. Dr. Harvey, in welcher Form haben Sie den Bericht über Dr. Oppenheimer kennengelernt? Es war ein Akt von 40 Seiten, den man mir gab. Wer? Strauß. Er sagte mir, dass dies ein Auszug aus einem viel dickeren Akt sei, den ich auch sehen könne, wenn ich das wünsche. Ich muss aber sagen, dass mich schon diese 40 Seiten angekotzt haben. Was hat Sie angekotzt? Die Hintertreppe, Mr. Rupp. Ein Informant war ein 9-jähriger Junge. Hat es Sie nicht überrascht zu lesen, dass Dr. Oppenheimer, den Sie hier den loyalsten Menschen genannt haben, die Sicherheitsbehörden bei einem ernsten Spionageverdacht wissentlich belogen hat? Das hat mich damals überrascht. Ich fand sein Verhalten töricht. Aber nachdem ich erlebt habe, was unschuldigen Menschen geschehen ist, die in einem solchen Verdacht geraten waren, nachdem überrascht es mich etwas weniger, wenn damals jemand seinem Freunde dieses Schicksal ersparen wollte. Wenn Sie sich in die Lage von Dr. Oppenheimer versetzen, würden Sie, wie er, die Sicherheitsbehörden belogen haben. Das weiß der Himmel. Ganz sicher. Ich möchte es aber von Ihnen wissen. Ich glaube nicht. Aber Sie bleiben bei Ihrem Urteil, dass er der loyalste Mensch ist, den Sie kennen. Ja, das ist richtig. Denn ich kenne Robert Oppenheimer seit 25 Jahren. Und wenn es heute eine amerikanische Physik gibt, die nicht mehr nach Europa wallfahren muss, dann ist dies das Verdienst von Oppenheimer und einiger anderer Physiker unserer Generation. Das habe ich nicht bezweifelt, Dr. Arabi. Ich wollte nur wissen, ob Sie vollkommene Loyalität damit vereinbaren, dass jemand die Sicherheitsbehörden absichtlich belügt. Das habe ich beantwortet. Und Oppenheimer hat das beantwortet, indem er nach der bedeutungslosen Chevalier-Episode die Atombombe gemacht hat. Eine ganze Kollektion verschiedener Atombomben. Was wollen Sie denn noch? Wasserjungfern? Ist das Ende dieses Weges diese Art von Verhör? Die ganze Gemeinde der Wissenschaftler ist tief besorgt, dass hier ein Mann vor einem Tribunal steht, weil er entschiedene Ansichten entschieden vertreten hat. Es ist die Grundlage für unsere Art des Zusammenlebens. Wenn ein Mann deswegen verurteilt wird, so geben wir den Anspruch auf, fernerhin ein freies Land genannt zu werden. Und jeder von uns kann morgen an der Stelle von Dr. Oppenheimer sein. Ich hoffe, dass meine Sorgen ganz unberechtigt sind. Ich hoffe das inständig. Sie wissen natürlich, Dr. Rabi, dass dieses Verfahren kein Gerichtsverfahren ist und dass wir infolgedessen kein Urteil fällen. Ja, aber Ihr Spruch wird schwerer wiegen als die Entscheidung eines Gerichts. Vielen Dank, Dr. Rabi, dass Sie hierher gekommen sind. Ich schließe die heutige Sitzung. Am Vormittag des 6. Mai 1954 beendete die Kommission die Phase der Zeugenvernehmung. Es waren 40 Zeugen in der Sache Julius Robert Oppenheimers gehört worden. Das Protokoll des Verhörs umfasste 3000 Maschinenseiten. Der Zeugenvernehmung folgten die Plädoyers. Mr. Robb fasste in einer Anklagerede seine Argumente zusammen. Oppenheimer sei ohne Zweifel ein bedeutender Wissenschaftler und seine Lebensgeschichte habe einen tragischen Aspekt. Jedoch durch die Verbindungen zu seinen ehemaligen kommunistischen Freunden, durch sein Verhalten in der eltenden Chevalier-Affäre und durch seine Handlungen zur Verzögerung des Baus der Wasserstoffbombe sei er zu schwer belastet. Die Schlussworte Mr. Robbs. Wir haben hier von einigen Zeugen gehört, dass sie sich den Widerspruch zwischen Oppenheimers Worten und seinen Handlungen nicht erklären konnten. Und einige wie Colonel Pesch, William Borden und Griggs schlossen daraus, dass es sich um eine besonders geschickte Form von Verrat handeln müsse. Aber wer wie wir Dr. Oppenheimer hier beobachten konnte, wer wie wir von seiner Persönlichkeit beeindruckt ist, der weiß, dass dieser Mann kein Verräter der uns bekannten Kategorien ist. Es liegt eine Form des Verrates vor, die unsere Gesetzbücher nicht kennen. Der Gedankenverrat, der aus den tiefen Schichten einer Persönlichkeit kommt und die Handlungen eines Mannes gegen dessen Willen unaufrichtig macht. Ich spreche von anhaltender Tragik, weil Dr. Oppenheimer in diesem Verfahren niemals die Gelegenheit genützt hat, sich von seinen früheren politischen Ideen und von seinen kommunistischen Verbindungen zu distanzieren. Und wenn wir ihn hier sagen hören, dass wir im Zeitalter der Atomenergie und der großen Massenzerstörungsmittel neue Formen des menschlichen, des wirtschaftlichen, des politischen Zusammenlebens brauchen, dann sehe ich auch darin eine Projektion seiner alten Ideale. Was Amerika heute aber wirklich braucht, das ist eine Stärkung seiner wirtschaftlichen, seiner militärischen und seiner politischen Macht, damit es die Feinde der Freiheit überall dort wirksam bekämpfen kann, wo diese Freiheit gefährdet ist. Wir sind in unserer Geschichte an einem Punkt angelangt, wo wir erkennen müssen, dass unsere Freiheit ihren Preis hat. Und es ist die geschichtliche Notwendigkeit, die es uns nicht erlaubt, irgendeinem Menschen, und wäre es der verdienstvollste, einen Rabatt darauf zu gewähren. Nach meiner Überzeugung kann Dr. Oppenheimer in Würdigung der Tatsachen die Sicherheitsgarantie fernerhin nicht erteilt werden. Danke, Mr. Robb. Der Ausschuss wird jetzt die Argumente der Verteidigung hören. Bitte, Mr. Marx. Herr Vorsitzender, Dr. Evans, Mr. Morgan. Mr. Robb hat hier von den großen Verdiensten und den tragischen Aspekten meines Mandanten gesprochen. Ich nehme diese Anteilnahme als Eingeständnis, dass dieses Verfahren keine Tatsachen erbracht hat, die Dr. Oppenheimers Loyalität in Zweifel ziehen. Was wir über Dr. Oppenheimers sogenannte kommunistische Verbindungen erfahren haben, das findet sich schon in den Sicherheitsfragebögen, die Dr. Oppenheimer vor seinem Eintritt in die Kriegsarbeit ausgefüllt hat. Und sie waren den hohen und höchsten Kommissionen bekannt, die Dr. Oppenheimer 1943 und 1947 die Sicherheitsgarantie erteilt haben. Auch das Material, das FBI über Dr. Oppenheimer sammelte und das wir bis zur Stunde nicht einsehen durften, war der verantwortlichen Kommission bereits im Jahre 1947, also vor 7 Jahren, bekannt. Ich darf annehmen, dass Mr. Robb nicht gezögert hätte, uns hier damit vertraut zu machen, wenn es stichhaltige Belastungen enthalten würde, die wir nicht kennen. Dr. Oppenheimer hat nicht gezögert, sein Verhalten beim Chevalier-Eltenden-Fall töricht zu nennen. Und niemand wird bezweifeln, dass er sich heute anders als 1942 verhalten würde. Er hat danach immerhin die Atombombe gemacht. Und die amerikanische Regierung hat ihn zu einem ihrer höchsten Berater in Atomfragen ernannt. Durchaus in Kenntnis der hier erörterten Tatsachen. Was übrig bleibt, ist die Frage, ob Dr. Oppenheimer die Sicherheit der Vereinigten Staaten geschädigt hat, indem er sich einem Wasserstoffbombenprogramm gegen sein besseres Wissen und in illoyaler Absicht widersetzt hat. Viele Fachleute haben vor diesem Ausschuss die Ansicht vertreten, dass sein Rat, die Herstellung der Wasserstoffbombe durch ein internationales Abkommen zu verhindern, ein guter Rat gewesen sei. Und es ist offensichtlich, dass Dr. Oppenheimers Sorge, die Russen könnten uns mit ihrer Wasserstoffbombe schnell folgen, eine berechtigte Sorge gewesen ist. Er hat das Gleichgewicht des Schreckens, das uns heute lähmt, ahnungsvoll befürchtet, und er dachte, dass es Amerika nicht nützt, sondern schadet. Andere Fachleute wie Teller, Alvarez waren anderer Ansicht. Und sie haben ihre Ansicht durchgesetzt. Sie haben Oppenheimers Empfehlungen hier scharf kritisiert. Aber auch die entschiedenen Aktivisten der Super haben nicht bezweifelt, dass er mit seinem Rat den besten Interessen Amerikas dienen wollte. Dr. Teller hat hier geklagt, dass sich Dr. Oppenheimer für die Super nicht genügend begeistert habe und dass seine mangelnde Begeisterung die Super um Jahre verzögert habe. Was würde Dr. Teller sagen, wenn man ihm vorwerfen würde, dass er sich während des Krieges nicht für die Atombombe begeistert hat und dass an seine Stelle Klaus Fuchs kam und dass er, Teller, deshalb schuld sei, dass Atomgeheimnisse verraten worden sind? Er würde das mit Recht für absurd halten. Und ebenso absurd ist der Mythos von der Verzögerung der Super durch Oppenheimers zu geringe Begeisterung. Wenn wir hier nach dem Vorschlag von Mr. Robb die Kategorie des Gedankenverrats einführen würden, die es in unseren Gesetzbüchern nicht gibt, so würden wir nicht nur die wissenschaftliche Laufbahn eines großen Amerikaners zerstören, sondern auch die Grundlagen unserer Demokratie. Die Freiheit hat ihren Preis. Darin stimme ich mit Mr. Robb überein. Und was dieser Preis ist, da schrieb Dr. Oppenheimer, als er für einen seiner Kollegen eintrat, in einem Zeitungsartikel: Politische Ansichten, wie radikal und wie freimütig sie immer geäußert wurden, beeinträchtigen nicht den Rang eines wissenschaftlichen Lehrers. Wir haben in anderen Ländern Beispiele, wie politische Orthodoxie es fertigbrachte, Wissenschaftler zu ruinieren und deren Arbeit zu beendigen. Das führte zu einer Zerstörung der Wissenschaft. Das war ein Teil der Zerstörung der Meinungsfreiheit und der politischen Freiheit. Für ein Volk, das frei bleiben will, ist das kein möglicher Weg. Danke, Mr. Marx. Der Ausschuss vertagt sich. Wir werden Ihnen den Zeitpunkt der Schlusssitzung mitteilen. Ich danke allen Anwesenden für ihre Unterstützung. Ich danke besonders Dr. Oppenheimer. Besten Dank, Sir. Am 14. Mai 1954, wenige Minuten vor 10, betritt Robert Oppenheimer das Büro 2022 der Atomenergiekommission in Washington zum letzten Mal, den Spruch des Ausschusses entgegenzunehmen. In Würdigung der Tatsachen ist die Mehrheit dieses Ausschusses, bestehend aus den Mitgliedern Thomas E. Morgan und Gordon Gray und abweichend von der Meinung des Mitgliedes Ward V. Evans, zu der Ansicht gekommen, der Atomenergiekommission in der Sache G. Robert Oppenheimer die folgende Beurteilung zu übermitteln. Obwohl wir den großen Umfang der früheren kommunistischen Verbindungen Dr. Oppenheimers als eine schwerwiegende Belastung erkennen, obwohl Dr. Oppenheimer die bedauerliche Entscheidung traf, einige dieser Beziehungen bis zum heutigen Tage fortzusetzen, erkennen wir in diesen gegenwärtigen Beziehungen keine Anzeichen von Illoyalität. Gewichtiger als diese unklugen und unüberlegten Verbindungen scheint uns das Verhalten Dr. Oppenheimers im Falle Chevalier Eltenden. Indem er bei einer ernsten Spionagebefürchtung die Sicherheitsbehörden wesentlich belog, um einen Freund zu schützen, dessen kommunistischer Hintergrund ihm bekannt war, stellt er sich konsequent außerhalb der Regeln, die das Verhalten anderer bestimmen. Es ist dabei nicht wichtig, ob es sich tatsächlich um einen Spionageversuch gehandelt hat. Wichtig ist allein, dass er an diese Möglichkeit geglaubt hat. Die fortgesetzte Verfälschung und falsche Darstellung lassen auf beunruhigende charakterliche Defekte schließen. Die Einstellung Dr. Oppenheimers zur Wasserstoffbombe finden wir ebenfalls beunruhigend und undurchsichtig. Wir glauben, dass Dr. Oppenheimers negative Einstellung zur Wasserstoffbombe von seinen starken moralischen und ethischen Skrupeln beeinflusst war und dass er durch sein Verhalten andere Wissenschaftler negativ beeinflusst hat. Wenn wir auch nicht bezweifeln, dass er seinen Rat nach seinem besten Wissen und in loyaler Absicht gegeben hat, so zeigt doch seine Bemühung, den Bau der H-Bombe durch internationale Abkommen zu verhindern, sowie die von ihm geforderte Garantie, diese Waffe niemals als erste zu verwenden, einen beklagenswerten Mangel an Vertrauen in die Regierung der Vereinigten Staaten. Wir finden, dass sein Verhalten genügend starke Zweifel aufkommen lässt, ob seine künftige Beteiligung an einem nationalen Verteidigungsprogramm, sofern er dieselbe Haltung einnehme, mit den besten Interessen der Sicherheit klar vereinbar wäre. Unsere Bedenken zusammenfassend sind wir der Meinung, dass Dr. Oppenheimer keinen Anspruch mehr auf das bedingungslose Vertrauen der Regierung und der Atomenergiekommission hat, das sich in der Erteilung der Sicherheitsgarantie ausdrücken würde, weil ihm grundsätzliche charakterliche Mängel nachzuweisen sind. Gordon Gray und Thomas E. Morgan. Ich bitte jetzt Dr. Evans, seinen Minderheitsbericht zu verlesen. Nach den hier unterbreiteten Tatsachen halte ich Dr. Oppenheimer für vollständig loyal. Ich sehe in ihm kein Sicherheitsrisiko und ich finde keinen Grund, ihm die Sicherheitsgarantie zu verweigern. Meine Gründe: Die früheren kommunistischen Verbindungen Dr. Oppenheimers, sein Verhalten im Falle Chevalier eingeschlossen, lagen vor seinen großen Verdiensten, die er sich um Amerika erworben hat. Dr. Oppenheimer hat diese Verbindungen nie verheimlicht und alle hier vorgebrachten Belastungen waren bekannt, als ihm zuletzt im Jahre 1947 die Sicherheitsgarantie erteilt wurde. Mich beunruhigt die Tatsache, dass ein wechselndes politisches Klima die Beurteilung gleicher Fakten wechseln lassen soll. Bei den Debatten um die Suppe hatte Dr. Oppenheimer nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, seine eigene Meinung zu vertreten. Seine Ansichten in dieser schwierigen Frage waren wohl begründet. Sie stimmten mit vielen der besten Fachleute auf diesem Feld überein. Und es ist nicht sicher, ob sein Rat nicht schließlich der bessere Rat war. Es kommt jedoch nicht auf die Güte des Rates, sondern auf seine Ehrlichkeit an, wenn wir die Loyalität eines Menschen untersuchen. Moralische und ethische Bedenken der Entwicklung einer Waffe gegenüber müssen die Interessen Amerikas nicht verletzen. Und es ist vernünftig, die Folgen einer so folgenreichen Entwicklung rechtzeitig zu bedenken. Wort wie Allens. Es ist danach klar, dass die Mehrheit des Ausschusses der Atomenergiekommission empfiehlt, die Sicherheitsgarantie an Dr. Oppenheimer nicht zu erteilen. Dagegen kann Einspruch bei der Atomenergiekommission erhoben werden. Ich gebe Dr. Oppenheimer die Gelegenheit zu einem Schlusswort, das er erbeten hat. Als ich vor mehr als einem Monat zum ersten Mal hierher kam, war ich willens, mich zu verteidigen. Denn ich fand keine Schuld an mir. Und ich sah mich als Opfer einer bestimmten politischen Konstellation, die ich beklagenswert fand. Zu dem widerwärtigen Unternehmen gezwungen, mein Leben zu rekapitulieren, begann sich meine Haltung zu wandeln. Ich bemühte mich, vollkommen offen zu sein. Und das ist eine Technik, die man erlernen muss, wenn man viele Jahre seines Lebens zu anderen Menschen nicht offen war. Indem ich über mich, einen Physiker in unserer Zeit, nachdachte, begann ich mich zu fragen, ob nicht tatsächlich so etwas stattgefunden hat wie Gedankenverrat. Eine Kategorie, die Mr. Rapp hier einzuführen empfahl. Wenn ich denke, dass es uns eine geläufige Tatsache geworden ist, dass auch die Grundlagenforschung in der Kernphysik heute die höchste Geheimstufe hat, dass unsere Laboratorien von den militärischen Instanzen bezahlt und wie Kriegsobjekte bewacht werden, wenn ich denke, was im gleichen Fall aus Galileis Ideen oder den Entdeckungen Newtons geworden wäre, dann frage ich mich, ob wir den Geist der Wissenschaft nicht wirklich verraten haben, als wir unsere Forschungsarbeiten den Militärs überließen, ohne an die Folgen zu denken. So finden wir uns in einer Welt, in der die Menschen die Entdeckungen der Gelehrten mit Schrecken studieren und neue Entdeckungen rufen neue Todesängste bei ihnen hervor. Dabei scheint die Hoffnung gering, dass die Menschen bald lernen könnten, auf diesem klein gewordenen Stern miteinander zu leben. Es scheint ein weitlich utopischer Gedanke, dass die überall gleich leicht und gleich billig herstellbare Kernenergie andere Gleichheiten in politischer und wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nach sich ziehen werde und dass die künstlichen Gehirne, die wir für die großen Vernichtungswaffen entwickelten, künftig unsere Fabriken in Gang halten könnten, der menschlichen Arbeit ihren schöpferischen Rang zurückgebend. Das würde unserem Leben die materiellen Freiheiten schenken, die eine der Voraussetzungen des Glückes sind. Aber man muss sagen, dass diese Hoffnungen durch unsere Wirklichkeit nicht zu belegen sind. Doch sind sie die Alternative zu der Vernichtung dieser Erde, die wir fürchten und die wir uns nicht vorstellen können. An diesem Kreuzweg stehend empfinden wir Physiker, dass wir niemals so viel Bedeutung hatten und dass wir niemals so ohnmächtig waren. Mein eigenes Leben erforschend fand ich, dass die Handlungen, die mich nach der Ansicht des Ausschusses belasten, der Idee der Wissenschaften näher gestanden sind als die Verdienste, die man mir anrechnet. Ganz anders als dieser Ausschuss frage ich mich infolgedessen, ob wir Physiker unseren Regierungen nicht zuweilen eine zu große, eine zu ungeprüfte Loyalität gegeben haben, gegen unsere bessere Einsicht. In meinem Fall zum Beispiel in der Frage der Wasserstoffbombe. Wir haben die besten Jahre unseres Lebens damit verbracht, immer perfektere Zerstörungsmittel zu finden. Wir haben die Arbeit der Militärs getan. Und ich habe in meinem Innern das Gefühl, dass dies falsch war. Obzwar ich die Entscheidung der Mehrheit dieses Ausschusses anfechten werde, will ich fernerhin an Kriegsprojekten nicht arbeiten, wie immer die angestrebte Revision ausfallen mag. Wir haben die Arbeit des Teufels getan und wir kehren nun zu unseren wirklichen Aufgaben zurück. Vor ein paar Tagen hat mir Rabi erzählt, dass er sich wieder ausschließlich der Forschung widmen wolle. Wir können nichts Besseres tun, als die Welt an diesen wenigen Stellen offen zu halten, die offen zu halten sind. Am 2. Dezember 1963, überreichte Präsident Johnson Robert Oppenheimer den Enrico Fermi-Preis für seine Verdienste um das Atomenergieprogramm während kritischer Jahre. Den Vorschlag zur Verleihung machte der vorjährige Preisträger Edward Teller.